verehrte Herren, ich knüpfe an einige Gedanken an, die, soweit mir bekannt, in den gestern und heute abgehaltenen Vorträgen bereits ausgesprochen und erwähnt wurden. Nachrichtendienste hat es bei allen Völkern, die irgendwie zu einem staatlichen Dasein gelangt sind, gegeben. Ich greife willkürlich aus der Schau der Geschichte ein paar große Beispiele heraus und nenne das Römische Weltreich, wobei ich feststellen möchte, dass man urkundlich, nachweislich durch die Chronik, vielleicht es am besten von Caesar weiß und es bei den römischen Imperatoren und ihrem gewaltigen Weltreich, das von Germanien nach Asien und Afrika sich erstreckte, nur greifen oder nur annehmen kann. Wir wissen Ähnliches vorher schon von Alexander dem Großen, wir wissen es noch früher von den Persern und können es unendlich deutlich spüren und fühlen bei den Ägyptern. Wir wissen, dass unser eigenes Volk die größte Gemeinschaft, der wir völkisch angehören, die Arier, also Arier, Indogermanen, Germanen, davon wir Deutsche ein Teil nehmen, bei ihren Eroberungen und bei der Gründung ihrer Reiche in Iran und in Indien, wo sie als dünne, manchmal hauchdünne Ohrschichten, die über fremde Völker darüber setzten und darüber legten, wohl ausgebaute und ihrem Blut und ihrer Art entsprechende Nachrichtendienste geschaffen haben. Wenn ich die rassische Gegenseite mir ansehe und von diesem rassischen Kontrapunkt, deren Völker und deren Reiche und Staaten, so verdient der Nachrichtendienst des chinesischen Kaiserreiches, der Nachrichtendienst eines Genghis Khan, eine besondere Erwähnung wert zu sein. Von Genghis Khan wissen wir es ziemlich genau. Wir wissen, dass er groß war in der Art seines Nachrichtendienstes, sowohl wie in der Art der Nachrichtenvermittlung. Es ist eine gewaltige Leistung für ihn gewesen und für seine Nachfolger, dass sie irgendwo im Osten Asiens sitzen, in ihren Filzzelten kampieren und herrschend durch ihre Pfeilboten im Verlauf von 14 Tagen bis 3 Wochen die Nachrichten von den Grenzen Deutschlands, vom Schwarzen Meer, vom Kaspischen Meer, vom Baltikum und überall her bekamen. Wir wissen, dass die für uns überraschenden Erfolge sowohl Genghis Khan wie früher der Hunnen und wie dazwischenliegend der Ungarn, also das Jahr 900, 933, 955, nur denkbar, nur erklärlich sind und können das auch aus den Chroniken irgendwie noch fassen, durch einen Nachrichtendienst, der sich vor allem in den in Deutschland und in Europa wohnenden slawischen, also in den Asiaten blutsverwandten Völkerschaften rekrutiert. Erklärlich ist deswegen militärisch die Art Anlegung der Kriegszüge Heinrichs des Ersten, der in den Jahren bevor er im Jahre 933 die Ungarn bei Rijane an der Unzucht schlägt, vorher die Trabanten und Hilfsvölker und Nachrichtenträger der Ungarn, nämlich die ganzen slawischen Völker im Raum von dem heutigen Mecklenburg, Brandenburg kommen, zerschlägt und deren Burgen und Städte erobert. Die Nachfolger des dann, so wie es gekommen, auseinandergefallenen asiatischen Genghis Khan-Reiches die Kahne der goldenen Hornel terrorisierten, wie bekannt, Russland. Sie waren über alles und jeden Bilde durch einen, nur auf der Basis der ihrem Blut entsprechenden Gemeinheit und Untermenschlichkeit aufgebauten Nachrichtenbildung. Vorher schon hatten in Russland die Wareger und Wikingerreiche durch die Einbrüche von den Hunnen, mit diesen verbunden von den Kasaren und Juden, unendlich zu leiden. Der Kasare und Jude spielte nun in dem Hunnischen, wie später in dem Reich der goldenen Hornel, die vorher schon erwähnte, höchst fatale und höchst unangenehme Rolle für unser Volk, nämlich für die germanischen Wareger. Zur heutigen Zeit. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die gewaltigsten Nachrichtendienste, neben dem uns allgemein bekannten Englischen, das heutige Russland hat, auf der Basis seiner Rasse, seiner, sie ist nicht einheitlich, aber sie ist irgendwie mit dem starken Unterton oder mit dem starken Fundament mongolischen slawischen Blutes. Dass darüber hinaus, über dieses Russland, das uns greifbar nahe ist, gewaltige, von uns noch gar nicht richtig erkannte Nachrichtendienste, die rein fachlich interessant sind, in China, in Japan und bei allen farbigen Völkern dieser Erde da sind. Dies werden vielleicht Probleme sein, die uns am Ende unserer Tätigkeit in 10 und 20 und 30 Jahren und die ganz bestimmt unsere Söhne und unsere Enkel und Urenkel noch einmal schwer beschäftigen werden müssen. Woraus für uns die Verpflichtung erwächst, die Augen offen zu haben und zu studieren und zu lernen und Grundlagen zu legen. Wenn ich Ihnen das moderne Europa nur mit einem Wort noch hereinsteige, nachdem ich Russland mehr nach der asiatischen Seite hinzugezählt habe, so sei der französische Nachrichtendienst unter Napoleon und unter der Republik und der schon erwähnte englische Nachrichtendienst noch einmal genannt. Kommen wir zurück zu uns Deutschen. Wir Deutsche sind ausgezeichnete Kämpfer, Soldaten und Fechter. Das waren wir, seit wir als Germanen, als ja einzelne germanische Stämme, und seit wir seit dem Jahre 800 in Form eines Reiches, des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, geschichtlich und staatlich auftraten. Es ist anzunehmen, wiederhole ich mich mit einem Satz, dass Heinrich der Erste und Otto der Erste die großen Herrscher und Feldherren, die Deutschland vor dem Zweiten in der geschichtlichen Zeit der letzten zwei Jahrtausende von uns bekannten asiatischen Vorstoß der Ungarn, der ja immerhin bis an die Unstrut und bis nach auf das Lechfeld bei Oxford ging, also tief in das Herz Deutschlands herein vorstieß, befreiten, es ist anzunehmen, dass diese beiden Herrscher und ihr militärisches System ohne Nachrichtendienst sicherlich nicht ausgekommen sind. Es ist eine Tat unter Heinrich dem Ersten vorhanden, die man als eine der ersten und besten Taten eines deutschen Nachrichtendienstes erwähnen könnte, nämlich die Gefangennahme eines ungarischen Fürsten oder Feldherrn auf Grund deren dann der neunjährige Waffenstillstand zwischen Ungarn und Deutschland möglich war. Die nächste große Epoche deutscher Geschichte ist die Zeit der Hohenstaufen. Auch hier wissen wir, denn dazu hat die Wissenschaft dieses Gebiet noch viel zu wenig bearbeitet. Auch hier wissen wir greifbar, wissenschaftlich beweisbar noch entsetzlich wenig. Es ist nur zu spüren und anzunehmen, dass diese Weltreiche der hohen Staufen, die ihre Interessen von dem Morgenland bis nach Spanien und über Italien und ganz Europa ausgedehnt hatten, nach Ostpreußen, damals der Vorgriff des Ordens, dass diese Zeit, die Kaiserherrschaft der hohen Staufen, ohne einen Nachrichtenapparat nicht ausgekommen ist. Insgesamt können wir aber sagen, sind die deutschen Nachrichtendienste und neue Nachrichtenapparate entsprechend unserer unglückseligen, zerrissenen und sich immer selbst schwächenden deutschen Geschichte und unserem geschichtlichen Vorgehen sehr kärglich und sehr ärmlich gewesen. Es wäre sehr unvollkommen, wenn in der Geschichte der Nachrichtenapparate und Nachrichtendienste nicht den Gewaltigen der katholischen Kirche, den Gewaltigen des Jesuitenordens, den Gewaltigen der Freimaurer in der Welt, also ideologischer Gemeinschaften und den Gewaltigen des jüdischen Volkes erwähnen würde. Demgegenüber verblassen einzelne Ansätze einzelner territorialer Machtentwicklungen, wie der Nachrichtendienst des Hauses Habsburg, der letzten Endes immer wieder nur für habsburgische Politik und Hauspolitik eingesetzt wurde, der Nachrichtendienst, den Friedrich der Große sicherlich meisterhaft entwickelt hat, der aber an sein Genie geknüpft war und mit dem Tode seines leiblichen Körpers dann wieder verfiel. Die Nachrichtenverbindungen, die der geniale Staatsmann und Reichsgründer Bismarck hatte, die aber kein System, keine zukunftsbildende Gründung waren, sondern die an das Genie geknüpft waren mit dem Tode des Genies oder mit dem Ausscheiden des Genies aus dem Staatsapparat wieder ins Licht zurückfielen. Und den ohne Zweifel vorhandenen Nachrichtendienst des alten Österreichs, der sich auf dem Balkan und in der Vielfalt der Völker der Monarchie recht gut auskannte. Denn allein mit Waffengewalt war die Beherrschung von rund 50 Millionen vielfältig sprechender, aus vielen Wurzeln hervorgekommener Völker verschiedenster Religionen, katholischer, orthodoxer, muslimanischer Religion, durch die dünne Oberschicht von 9 Millionen Deutschen durch Waffengewalt allein war sie nicht ernährbar. Ich habe diesen Rückblick gegeben, nicht um irgendwie etwas Vollzähliges oder etwas in jedem einzelnen Punkt wissenschaftlich Bewiesenes Ihnen vorzutragen. Das wird die Aufgabe der auch gerade von unserer Institution, von unserem modernen Nachrichtendienst zu gründenden und ins Leben zu rufenden Forschung sein. Denn dieser Rückblick in die Vergangenheit ist ja nicht nur interessant, sondern er ist lehrreich. Wir haben es absolut nicht notwendig, als törichte Menschen alle Fehler und alle Misserfolge, die die Vergangenheit einmal erproben musste, noch einmal zu erproben. Wir haben es aber sehr notwendig, alle Erfahrungen, die Menschen unseres Blutes mit unserem Instinkt, den sie damals genauso hatten, vielleicht besser hatten, je gemacht haben und irgendwo niederlegten, die für uns nutzbar zu machen. Jetzt kommen wir nun zum Zweiten. Was ist nun die Lehre aus diesem Rückblick? Ich möchte es ganz kurz fassen. Die Voraussetzungen für einen Nachrichtendienst oder Geheimdienst sind immer zweierlei. Er muss, wenn er für Zeit und Jahrhunderte und Jahrtausende vielleicht. Soweit wollen wir denken. Eine Zukunft haben soll, Bestand haben soll, muss sich gründen auf eine Rasse, auf ein Blut, auf ein Volk desselben Blutes. Denn für den Nachrichtendienst gibt es keine Dienstvorschriften, meine Herren. Wir können für jeden Angriff, für die Bedienung jeder Waffe, irgendwie einen Vorgang nehmen. Wir können irgendwie bis zu einem gewissen, sehr hohen Grad uns an eine Vorschrift halten. Das kann man exerziermäßig lernen. Der einzige Wegweiser, die einzige Magnetnadel für den Mann im Nachrichtendienst, kann und muss das untrügliche Gefühl seines Instinkts und seines Blutes sein. Seines Herzens, das aus dem Blut seines Volkes gespeist ist. Und dass deswegen die Dinge, die für sein Blut und seine Rasse schädlich sind, anzeigt und ihm den Wink und den Weiser gibt, wenn Dinge da sind, die für sein Volk, seine Sippe und sein Blut von Nutzen und von Wert sind. In dem Augenblick, wenn man in einen Nachrichtendienst für das deutsche Volk in die Kernorganisation und für die germanische Rasse, in die Kernorganisation Menschen anderen Blutes einströmen ließe, dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann deutsche Belange und deutsche Interessen, deutsche Lebensfragen mit völlig anderen Augen angesehen würden. Wir sind ein bäuerliches Volk. Ein bäuerliches Volk kann die Dinge letzten Endes, wenn es gedeihen will, in der Zukunft nur bäuerlich gebracht. Wir haben große Städte, das ist alles richtig. Und trotzdem wissen wir, wenn wir von diesem Grund und Boden, wenn wir von dem Acker uns trennen, wenn der Bauer bei uns aufhören würde, Bauer zu sein, und wenn unsere Eroberungen nicht nach uralten Gesetzen nach dem Acker gehen würden, dann würden wir zwar einige Jahrhunderte mit deutscher Sprache radebrechen, in einer schönen imperialen Form noch leben können, der Blutstrom aber wäre versickert und Deutschland wäre in seiner Kraft zu Ende. Die germanische Rasse wäre dann versickert, gestorben, tot. Folglich können alle Lebensfragen nur von den ausgeprägtesten, Rasse- und instinktsichersten Angehörigen des deutschen Volkes im Nachrichtendienst beurteilt werden. Und diese müssen instinktsicher ihr Blut folgen. Zum Zweiten aber, die zweite Voraussetzung für den Nachrichtendienst, ist selbstverständlich die Staatsbildung und der Wille des Staates zu staatlicher Macht und zur Vermehrung der Macht. Also ein absolut imperialer Wille. Die alten Kaiser hatten einen schönen Titel, die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Heute vielleicht heißen wir das Heilige Germanische Reich Deutscher Nation, in der Zukunft sein wird. Sie hießen mehreres Reiches. Das ist ein so gesunder Machtwille gewesen. Denn jeder Stillstand ist Rückgang. Jedes sich hinter einer Maschinolinie oder hinter einem Limes vergriffen Verteidigung ist Defensive, ist Abbau. Nur solange ein Volk aus der Kraft seiner Geburten und aus der Kraft seiner Männer und Weiber heraus die Kraft zum Angriff hat, nur so lange lebt. Blut und Rasse und staatliche Form und imperialer Wille, das sind die Voraussetzungen für eine Nachrichtendienst. Nur dann, wenn beide vorhanden sind und zusammentreffen, wenn das Reich dieses Blutes ist, nur dann sind die Voraussetzungen geschaffen, dass ein idealer Nachrichtendienst für dieses Reich ins Leben gerufen werden kann und leben. Kommen wir nun zum Dritten. wie gesagt, in der kürzesten Vergangenheit, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dieses Nachrichtendienst in Deutschland aus. Wir sind in den Weltkrieg, in den Ersten Weltkrieg, mit einem so kümmerlichen Nachrichtendienst gegangen. Einem so kümmerlichen Geheimdienst, dass es einen nur dauern kann. Es ist von wenigen Offizieren im Laufe dieses Weltkrieges das geschaffen worden, was man eben gerade schaffen konnte. Wenn wir nüchtern beurteilen, müssen wir feststellen, es konnte nicht auslangen. Denn wenn eine solche Tatsache, wie die Riesenmeuterei der französischen Armee im Jahre 1917, nicht so frühzeitig bekannt wird, dass daraufhin die militärische Auswertung dieses Schwächezustandes entgegen erfolgen kann, dann muss man feststellen, dieser Nachrichtendienst hat, wir stellen, glaube ich, heute gerechterweise fest, er konnte seine Aufgabe nicht erfüllen. Denn zu einem Nachrichtendienst, der gegen den Gegner arbeitet, gehört eine sichere, polizeiliche und exekutive, absolut in Ordnung befindliche Einwand und ein Machtinstrument im Staat. Nach 1918, wenn ich die nächsten Jahrzehnte nehme, gab es ein unvorstellbares Durcheinander von Nachrichtendiensten. Unter dieser Zeit, meine Herren, leiden wir heute noch. Denn etwas, das wollen wir ein für alle Mal uns vornehmen, wir wollen einander gegenseitig niemals etwas vormachen. Wir werden die Dinge immer so aussprechen, wie sie sind, und Wahrheiten, auch wenn sie unangenehm sind, werden ausgesprochen. Wir müssen uns klar sein, dass unter diesem Nachrichtenschwindel der Jahre 1920 bis 1933 der Nachrichtendienst als Wort, als Begriff und als Institution in Deutschland maßlos gelitten hat. Warum sagt er, ach, was haben wir schon an Nachrichtendienst Geld gegeben? Was haben wir in den Jahren 20 bis 33 dahin und dorthin von der Ideengruppe oder von der Aktiengruppe, von der Partei, von dem Verband, vom Industriellenverband, vom Arbeitgeberverband, vom Arbeitnehmerverband? Es gab von links bis rechts Nachrichtendienste, katholische, protestantische, reaktionäre, adelige, nicht-adelige, bürgerliche, Hausbesitzer. Es gab doch. Jede Partei und jede hat eine Nachrichtendienst. Und so sind die Industriegruppen für sich und die Handelsgruppen für sich. Und nicht zuletzt die vielen Provokateure, die uns England, Frankreich und Russland hier hereingesetzt haben. Insbesondere wandten sich aber diese ganzen Nachrichtendienste, so wie ich jetzt schon Ihnen gerade erzählte, die wandten sich ja meistens gegeneinander, ein Deutscher gegen den anderen Deutschen, eine deutsche Gruppe gegen die andere deutsche Gruppe. Ein aktiver Nachrichtendienst gegen den äußeren Feind, der war am wenigsten vertreten. In der Reichswehr und im Volksheer nach 1933 entstand aus ursprünglich kleinsten Anfängen, die ja verborgen gehalten werden mussten, gegenüber dem Diktat und der Sei, die Institution der Abwehr. Ich darf hier eines auch voraussetzen. Ich glaube, Sie werden gemerkt haben, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die über irgendetwas Vergangenes groß lamentieren, die irgendetwas Vergangenes bedauern oder beschimpfen, die auf irgendetwas Schmutz werfen, sondern das, was gewesen ist, können wir nicht ändern. Das hat sicherlich für die Geschichtsweise so sein müssen. Wir können es auf jeden Fall nicht ändern. Das, was wir jetzt zu tun haben, ist das, was wir in die Zukunft gucken. Und alles, was schwach, was unlügen, was man hätte besser machen können, in der Zukunft besser machen. Danach allein werden wir in 100 oder 200 oder 500 Jahren davon bedurft. Ob uns dann jemand ein Lob ausspricht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Danach allein entscheiden wir sich, ob wir für Deutschland Wert gehabt haben ob unsere Arbeit richtig war oder sie falsch war. Wenn ich also jetzt über die Vergangenheit etwas sage, sehen Sie das Wort Abwehr. Es musste damals aus den Verhältnissen der Jahre 33, 34, wo wir ohnmächtig waren und wirklich jeden Tag nur um uns sehen konnten, marschiert jetzt irgendwo einer über die Landesgrenze ein und wir sind ja gar nicht in der Lage, tatsächlich zu wehren. Wir hätten uns gewehrt, aber wir sind gar nicht in der Lage, uns mit Erfolg zu wehren. Aus dieser Zeit heraus musste jedes Wort, was wir für irgendetwas nahmen, passend genommen werden. Es wurde deswegen das Wort Abwehr genommen. Also, wir waren in der Verteidigung. Das stimmte auch damals. Für die Zukunft darf das niemals unsere Dienst sein. Sondern unser Dienst, der Dienst dem Volk, dem Reich, dem Führer. Und es wird in diesem Dienst, wir werden immer aktiv sein und immer angreifen. In der SS wurde im Jahr 1931 damals gegen den Innenfeind, gegen den Kommunismus, ein Nachrichtendienst ins Leben gerufen. Ich habe mir damals einen Jungen aus der Marine, abgegangenen Offizier, den Oberleutnant Albrecht geholt. Und wir haben dann für diesen Dienst, nicht das Wort Nachrichtendienst, sondern Sicherheitsdienst genommen. Dienst deswegen. Es ist die höchste Ehre, wenn einer seinem Volk dienen kann. Und weiterhin, er dient der Sicherheit des Volkes. Ein aggressiveres Wort konnte ich mir auch damals nicht leisten. Nun, wie entwickelte sich das in der SS? Wie es im Einzelnen mit dem Sicherheitsdienst war und welche Aufgaben dieser Sicherheitsdienst und später die Sicherheitspolizei hatten, das haben Sie in dem und jenem Vortrag und haben Sie in jahrelanger kameradschaftlicher Berührung mit dem Sicherheitsdienst sicherlich gehört und wissen es. Ich gehe auch hier wieder oft mal eine Frage heran. Wenn man wissen will, was der SD ist, dann muss man zunächst wissen, was die SS ist. Wenn diese Frage erhoben wird, dann kann man wirklich sagen, es gibt wenig Probleme, wenig Einrichtungen, wenig Institutionen, über die im Ausland und Inland mehr falsche Meinungen entstanden sind oder verbreitet wurden, über die SS. Sie, meine Herren, die Sie nun durch den Führerbefehl mir als dem Reichsführer ersetzen in meiner Vertretung einem meiner engsten und bewährtesten Mitarbeiter, dem Oberkommissar Kaltenbrunn, unterstellt sind. Die also heute zu uns, zu diesem Gesamtchor in irgendeiner Form gehören. Sie sollen diese Frage von mir, Ihrem Kommandeur, ganz ruhig und offen beantwortet bekommen. Viele sagen, ja, SS, das ist ja nur Stapo. Oder das ist so, Stapo ist ja ein milder Name, das sind TPUs praktisch, die SS. Diese ganze, das ist ja nur Terror. Der muss mit Terror aus der Kirche austreten und der muss mit Terror wird der dazu gezwungen und dazu ist haupt nur Terror. Ich glaube, meine Herren, dass diese Erklärung zu primitiv ist. Damit allein würde eine soldatische Leistung und eine menschliche Leistung von 5 schweren Kriegsjahren nicht zu erklären sein. Weil es auch bei jedem Terror eine Grenze gäbe. Und das ist die Stunde des Sterbens. Wenn der Mensch am Sterben ist, dann gibt es keinen Terror mehr, dann hört er auf. Denn letzten Endes arbeitet jeder Terror mit der Androhung des Todes. Wenn der Tod nun schon da ist, dann gibt es keinen Terror mehr. Und wenn ich nun mir etwas ansehen und lassen sich das ruhig von dem oder jenen Kameraden erzählen. Wie gestorben wird. In der Stunde, wie der Mann sich in der Stunde verhält, wo jeder Terror aufhört. Wo er meinetwegen seine Meinung wirklich dann frei sagen würde. Wo er wirklich, ich nehme nun das Beispiel, das ist eines von vielen, wenn er unter Zwang aus der Kirche ausgetreten wäre, dann den Priester rufen würde. Wenn sich das erzählen lassen, nicht von mir, sondern von Hunderten von Kameraden von ihm, dann werden sie an dies, in diesem kleinen Sektor zur Überzeugung kommen, das muss etwas mehr Terror sein. Ich will nun zum Eigentlichen kommen. Wie bin ich dazu gekommen, die SS zu schaffen und wie habe ich das gemacht? Als ich vom Führer im Jahr 1929 den Auftrag bekam, die SS zu führen, in der ich vorher schon 2 oder 3 Jahre als kleiner Staffelführer in Niederbayern war, bin ich, und das kann ich immer nur wiederholen, als Nationalsozialist und als Führer des Schülers daran gegangen. Ich bin wirklich in tiefster, aus tiefster weltanschaulicher Überzeugung zu diesen meinen Entschlüssen und zu diesen meinen Handlungen gekommen. Ausschlaggebend für ein Volk, das Fundament zugleich der Lehre des Nationalsozialismus, ist die Erkenntnis vom Wert des Blutes. Viele, gerade viele Geistige in Deutschland, haben diese Lehre vom Wert der Rasse und des Blutes, obwohl sie selbst sich konservative Menschen nannten, nur von der negativen Seite her gesehen, nämlich in der Ablehnung des Judentums, nämlich, dass diese Lehre des Nationalsozialismus ganz laut und deutlich predigte, es gibt ein Blut, was in Deutschland maßgeblich ist, was die Ursache und der Urgrund für jede Leistung in Deutschland ist, das ist das nordische, schwäbische, nennen Sie es germanische Blut. Dieses nordisch-schwäbische Blut, dieser nordisch bestimmte Blutanteil des deutschen Volkes, das ist der unser Volk zusammenhält. Es ist nicht so, wie die ewigen Negativisten und die ewigen Pessimisten sagen, ja, ihr reißt ja jetzt eine neue Luft im Volk auf, indem ihr nämlich anstelle des Klassenkampfes einen Rassenkampf entfesselt, indem ihr also eine nordische Blutschicht hervorhebt, die doch nicht überall ist, und nun die anderen minder bewährt. Nein, das stimmt nicht. Sondern das Ausschlaggebende ist, dass dieses nordische Blut, dass dieser beste schöpferische Blutteil unserer Rasse, unseres Volkes, dass sie den Mann in Ostpreußen, der bei Memel wohnt, und den Mann am Bodensee, dass dieses Blut den Mann in Oldenburg und den hier in Salzburg, das verbindet. Denn sonst würde zwischen den in das deutsche Volk eingeschmolzenen Stämmen verschiedener Art und den hier eingesickerten Blutströmen aus Jahrhunderten europäischer Kriege, die durch Deutschland gegangen sind, mit harten Formen unser Gebiet durchrast haben, sonst würde zwischen diesen Völkern und zwischen diesen Stämmen keine Verbindung sein. Es ist die Erkenntnis, dass dieses Blut das Kämpferische ist, dass das protestiert, das nicht Ja sagt, das nicht erfüllen will, sondern dass sich dagegen wehrt. Es wurde übersehen, dass der Ruf des Führers, die Lehre des Nationalsozialismus, ein einziger Anruf an den kämpferischen, an den gutartigen Menschen war. Denn der reine Geschäftstyp, der meldete sich im Jahre 25, 29, 30, 32, der meldete sich nicht zu dieser Bewegung. Denn in dieser Bewegung war nichts zu gewinnen. Hier war nur der Mensch zu bekommen, den wir als Soldaten im Weltkrieg, als den besten Stoßtruppkämpfer, als den Sturmbataillonsmann, als den guten Infanterist, als den treuen Grenadier, sind als Soldaten. von dieser Erkenntnis ausgehen, dass dieses nordisch-schwedische, dieses germanische Blut das Fundament ist. Von dieser Erkenntnis ausgehen ist an die Erinnerung. Wir haben die Ausrede äußerlich und innerlich getroffen. Äußerlich, indem ich bestimmte Erscheinungsformen des äußeren Menschen als Bedingung setze. Innerlich, indem ich mich von Anfang an bemühte und ich werde mich, solange ich lebe, weiter bemühen, den Männern in der SS, die damals in der kleinen ersten SS waren, im Jahre 29, immer erneut schwere und harte Bedingungen aufzuerlegen. Mehr an Kampf von ihnen zu verlangen, wie von allen anderen Volk. Mehr an Blutopfer zu verlangen, wie von allen anderen Volk. Härtere Gesetze ihnen zu geben, wie allen anderen Volk. Mehr an Pflicht, an Arbeit zu verlangen, härter zu bestrafen, wenn einer etwas begeht, sodass ganz von alleine der weiß ist, und der diese Leistungsprobe nicht besteht und die fortlaufen und fortgesetzt, ganz von selber verschwindet. In der Kampfzeit behielt ich von vier Männern, die zu uns kamen, einen. Die anderen verschwanden von selbst wieder. Heute ist es in 1000 Einzelheiten genauso. Aus dieser harten Leistungsprobe und aus dieser Blutzusammenstellung und dieser Blutzusammenschweißung, aus der heraus ist die SS entstanden. Damit war eines gewährleistet. Diese Stürme, wie wir sie hießen, der SS, diese Männer, diese Staffeln der SS, ganz am Anfang, wenn sie 10 oder 15 oder 20 Mann waren, die reagierten auf alle Geschehnisse, auf alle Forderungen, überall gleich. Ob der Sturm in Hamburg war, oder ob er in Katowice, oder ob er in Oppen war, oder ob er dann später in Wien war, oder in München, es war ja überall dasselbe gleich ausgelesene Blut, das Blut, das deutsche, germanische Denken, am klarsten und instinktivsten in sich trug. Es ist etwas ganz klar. Wir leben in einer Zeit, die lange Jahrzehnte hindurch den Verstand allein überbewertet hat. Und die erst in den letzten Jahren oder seit die Bewegung ihren Sieg errungen hat, dazu gekommen ist, das Instinkt, natürliches Empfinden und das Reagieren aus dem Blut und aus dem Innern heraus, dass das mindestens einen ebenso großen Wert, wenn nicht den Ausschlag gegeben hat. Diese SS, die wurde nun planmäßig und konsequent erzogen. Wir haben uns niemals, das kann ich dir versichern, um Tagesfragen gekümmert. Wir taten unseren Dienst und unsere Pflicht, ob das heute das Plakat angeben war, das Zettel verteilt, der Schutz eines Redners, ob das morgen die Aufgabe war, dass die oder jene Versammlungen abhielt, 10, 50, 100, 200, was wurde getan, selbstverständlich. Oder ob für die Männer es der Sportdienst war, ob die Schlägerei war, ob die Saalschlacht war, das war alles. Aber über diesen Dienst des Tages hinaus blieben wir im Tagesgeschehen nicht stecken, sondern der Mann wurde erzogen, aus den Jahrhunderten der Vergangenheit heraus zu denken und in die Jahrhunderte der Zukunft zu sehen. Und sich darüber klar zu sein, dass all das, was uns heute schwerfällt und riesengroß wie ein Berg dasteht, im Lauf der Geschichte eines Volkes eine Episode ist. Es waren wenige große Linien, zu denen wir unsere Männer erzogen. Das erste, der Urgrund unserer Auslese, der wurde ihnen auch gedanklich, instinktiv und herzmäßig übermittelt, die Lehre vom Wert unserer Rasse und unseres Wertes selbst. Verbunden damit die Lehre vom ewigen Kampf in dieser Welt. Nicht nur auf unserer Erde, sondern im ganzen Weltall. Das Kampf unnachsichtlicher und niemals aufhörender Kampf das Weltgesetz. Dass ohne diesen Kampf, den ja nicht wir erfunden haben, den, sondern den der Herrgott in die Welt gesetzt hat, die Erde, die Natur, ob sie Pflanze, Tier oder Menschheit, das Weltall, die Sternenwelt, schon lange zugrunde gegangen wäre. Dass nur durch diese ewige, fortgesetzte Auslese im brutalen Existenzkampf der einzelnen Individuen und der einzelnen Rassen und Arten heraus immer das bessere, tüchtigere übrig bleibt und damit das Fortleben in der Zukunft erfolgt. Der zweite große Gedanke, den wir unseren Männern ins Herz pflanzten, war der Gedanke des Reiches. Des Reiches, das einst eine solche Herrlichkeit hatte, dass heute noch in den romanischen Ländern, oder auch dass in den vergangenen Jahrzehnten, dass es gar kein Reich gab, von 1800 bis 1871, dass überall in den romanischen Ländern, wenn man vom Reich sprach, man verstand Reich. Dass in der italienischen Sprache es immer noch hieß, il ministro del Reich, ein Minister des Reiches. Es wurde nicht Deutschland gesagt, sondern aus jahrhundertlanger Gewöhnung des schwachen romanischen Menschen heraus war das Reich dieser große Kraftstrom, zu dem man, dieser Kraftpol, zu dem man aufsah und vor dem man sich beugte. Dieser Gedanke des Reiches, der wurde vom ersten Tag an unseren Männern eingepflanzt und eingelöst. Wir haben niemals irgendein Abzeichen getragen, das die Abkunft auf irgendeinen Stamm, irgendein Land, wie es damals ja es gab, oder irgendeinen Teil Deutschlands hätte vermuten lassen. So treu wie der Einzelne der Heimat war und zur Heimat erzogen wurde, in Achtung und Respekt vor den Sitten und vor den Gewohnheiten, vor dem, was geworden ist, vor den Vorfahren, ebenso sehr wurde aber erzogen, dass allem voran das Reich steht. Die Nummern unserer Standarten waren schon im Jahre 29-30 durchnummeriert. Durch das damalige Deutschland, durch das damalige Österreich und durch Danzig. Standarte 11 war in Wien. Die Parademarsch war das Friedrichus Recht. Mag manche vielleicht heute lächeln. Meine Herren, das war damals für eine politische Bewegung eine unerhörte Hypothese. Und trotzdem, wir haben da niemals geschielt auf den Augenblick und Tagesvorteil, sondern wir haben das, was richtig war, was uns am Anfang unbedingt machte, konsequent und stur durchgehalten. Zweimal der Erkenntnis, dann kriegen wir weniger, aber wir kriegen mehr. Und wir kriegen Menschen, die homogen sind, die gar keine Bedingungen stellen, die nicht so viel Kompromiss haben wollen, sondern die hier in dieser SS das sahen, was sie selbst wollten, die Institution, in der sie Deutschland am fanatischsten in der damaligen Zeit dienen konnten. Der dritte Gedanke, Rasse und Blut, der Gedanke des Reiches und der dritte, oberste Gedanke war die Treue zum Führer. In einer germanischen Treue, ohne jede Beiwerk, ohne jede Phraseologie, war diese SS von den ersten paar Dutzend Mann, diesem Mann vom Jahre 1929 an verschworen, diesem Manne Adolf Hitler, der uns gerufen hatte und dem diese ganze Schutzstaffel ohne irgendjemals zu zögern, zu schwanken, zu zaudern oder an irgendeiner Stelle nicht zu gehorchen, verschworen war und ist, solange er lebt und solange wir leben. Eine bedingungslose Treue zum Führer. Darüber hinaus war die SS nicht nur eine, müsste sagen, soldatenähnliche Institution, sondern sie ist ja eine Sittengemeinschaft. Und das, was die allermeisten bei der Beurteilung, bei vielen bei der Verurteilung letztendlich übersehen, ist die Tatsache, dass niemand mehr und mit größerer Liebe an dieser SS kennt, wie die Frauen dieser SS hat. Denn sie gehören dieser Sittengemeinschaft, diesem Sittenorden an, von der ersten Stunde an, mit dem sie mit dem Mann verheiratet, und solange sie selbst leben. Und wenn der Mann gefallen ist, bei uns weiß jeder, seine Frau, die ist ja weiter zu Hause in der SS. Und wenn sie Geburtstag hat und der Mann kann ihr nichts mehr schenken, die SS schenkt ihr etwas. Gedenkt ihr an Geburtstag. Und wenn der Mann tot ist, dann kümmern wir uns um die Erziehung der Kinder. Die SS, irgendein Name nicht genannt hat, ist der Vormund der Kinder. Und sie braucht nicht auf die Behörden und auf die Büros zu rennen. Nach dem Tod ihres Mannes, das übernimmt ein SS-Kamerad. Und niemand, das können Sie mir glauben, kaum die Männer hängen so an dieser Gemeinschaft, wie die Frauen in unseren Reihen und aus unseren Reihen an die SS hängen. Diese Erziehung und dieses Zusammenschmieden und Zusammenwachsen von 15 Jahren. Das hat es nun hervorgebracht, dass wir vom Jahre 1933 angefangen, nun in einzelnen Teilgebieten tätig wurden. Wir sind überall, ob die Aufgabe hieß, Bataillone zu bilden, Verfügungstruppen, Totkopfverbände, oder ob die Aufgabe hieß, die Feinde des Staates abzuwehren, in der Staatspolizei sind überall unter zwei Gesichtspunkten und mit zwei Voraussetzungen herangegangen. Die eine war, dass wir innerlich ganz gleich wie die Aufgabe für den einzelnen SS-Mann hieß, dieselben weltanschaulich und SS-mäßig. Wir gingen überall als der im Innern klaren, rassisch selbstverständlich auf seinem Standpunkt, ohne Einbildung, aber im Bewusstsein seines Wertes stehende Mensch, als ein Mensch, der keine Bindungen hatte, als die an den Herrgott, der nun diese Welt geschaffen hat, denn Atheisten gibt es nicht bei uns. Aber nicht an die Zwischenglieder, die sich eingeschaltet hatten an Kirchen. Der Treue zum Führer, der Treue zum Reich, als Träger des eigenen Blutes. Und dann in der Spezialaufgabe, aber dann in der Überzeugung zu der weltanschaulichen Einstellung, zu der Tatsache, dass man es erstmal war, da muss nun dazu kommen, das solide Wissen und Können. Denn darüber müssen wir als Offiziere uns auch klar sein. Wir wollen niemals den Fehler machen, dass wir sagen, ein Offizier, ein SS-Führer, der kann alles. Das ist wahr. Man kann in einer Übergangszeit eine Aufgabe übernehmen. Es ist aber wirklich nur in einem halben Promille von Fällen wirklich so, dass man eine neue Aufgabe stellen kann, die er vorher nicht kannte, und er erfüllt sie wirklich gut. Das sind ein paar Talente oder Genie. Im Allgemeinen mögen wir so bescheiden sein, anzuerkennen, dass nicht andere Leute, sei es als Wirtschaftler, für die Führung eines Betriebs, sei das Kaufleute für die Führung des Handels, sei es als Techniker, um irgendwie technische Dinge auf dem Prachtpavillon oder sonst auf einem Gebiet in Ordnung zu halten, oder sei es auf dem Gebiet der Politik, sei es auf dem ach so beliebten Gebiet des Regierens und Verwaltens, oder sei es, sagen wir, auf dem Gebiet der Kriminalpolizei, dass die anderen 5 und 10 Jahre lernen und studieren müssen und irgendeiner von uns, weil er Uniform anhat und Aktstücke gedroben hat, der geht hin und kann das. Wir wollen, und das ist ja keine Schande für uns, viel ernster und viel mehr Respekt vor uns haben. Man hat im Leben mehr Respekt vor einem, der sagt, dafür bin ich nicht vorgewählt, das kann ich nicht. Ich kann es einzeln übernehmen, aber dann brauche ich einen Fachmann und der muss das dann in die Hand bekommen. Denn dazu habe ich keine Erfahrung. Als einer, der sagt, ich bin Offizier, ich bin SS-Führer, das kann ich alles. Was verlangen Sie? Ich mache das, mache jenes, verwalte ich, treibe Handel, alles was Sie wollen. Nein, meine Herren. Man muss in einer Übergangszeit den Mut haben, etwas zu übernehmen. Das hatten wir auch. Wir sind mit ganz wenigen alten Soldaten im Jahre 33, 34 sind wir da rangegangen, Bataillone zu bilden. Die Verfügungstruppen, die Totengottverbände. Wir sind mit wenigen da rangegangen, den SD zu bilden. Später da rangegangen, die Polizei zu übernehmen. Die Stadtpolizei, später die Ordnungspolizei. Also die Truppenpolizei, Gendarmerie. Wir haben, das glaube ich sagen zu können, die schwierigen Jahre überstanden, indem wir die weltanschaulich politischen Männer in das Wissen eindringen ließen und lernen ließen. Fleißig, fleißig schaffen und lernen. Lernen ohne die Schule gehen bei den alten Fachleuten. Nehmen wir anders sein. Und der Appell an die menschliche Anständigkeit. An die alten Fachbeamten in der Polizei herangingen und sagten, gut, bis zum 30. Januar 33 mussten die als Beamte den anderen gehorchen. Das war die Obrigkeit, der ihr verpflichtet war durch euren eigenen Fall. Und heute ab sind wir Obrigkeit. Was gewesen ist, interessiert uns nicht, solange ihr anständig wart. Wobei wir nie geeinigt gewesen sind. Ich darf hier bemerken, dass ich als Beispiel, dass ich aus dem Polizeipräsidium München, als ich das im März 1933, in Bayern war die Machtübernahme etwas später, übernahm, zwei Beamte lediglich beurlaubt habe. Alle anderen, die uns weiß Gott schikaniert hatten in 10 Jahren, alle anderen wurden von mir übernommen und gelassen. Es war eine kurze Ansprache und Aussprache von 5 Minuten. Und ich bin im Leben niemals schlecht damit gefahren, wenn ich an den Anstand, an die Anständigkeit des deutschen Menschen appelliere. Es waren schwierige Jahre, sagte ich, wo die weltanschaulichen Leute das Fachwissen lernen mussten. Und wo die Fachleute und Fachbeamten, soweit es ihnen gegeben war, hereingeführt wurden in die SS, in die Parteien, in die nationale Weltanschauung, wobei man bei beiden kluge Einschränkungen machen musste. Da bei den Teilen fantastischer alter SS-Männer, denen es aber nicht gegeben war, das Fachkönnen zu erlernen, die mussten nach einem Jahr ausgeschieden werden und auf andere Stellen, wo das nicht so notwendig war, gesetzt werden. Und es gab einen Teil fabelhafter Fachleute, denen gemäß ihrer inneren und äußeren Struktur, vielleicht auch manchmal gemäß ihres Alters, es nicht mehr möglich war, alte, liebgewordene Anschauungen aus innerer Überzeugung, denn nur auf die lege ich Wert, abzulegen und das Tor in die Zukunft zu finden und in die neue Welt sich hineinzulegen. Im Ganzen aber ist das geglückt. und aus einer Truppe, die im Jahre 34 und 35 eine gute Paradetruppe war, wurde im Jahre 36 und 37 eine, das kann ich auch heute ohne jeden Zorn und ohne jeden Ärger sagen, von außen von den Fachleuten der Armee nicht anerkannte, aber in der Tatsache sehr gut ausgebildete und sehr gut geführte Truppe geworden. Aus den Revolutionären, SS-Männern des Jahres 33 und 34 sind dann durch den Nachwuchs von unten aus den jungen Männern, die von vornherein in die Schulen hereinkamen, durch die alten Männer, die das Fachwissen sich aneigneten, sind dann in den Jahren 36, 37, 38 die Männer geworden, zusammen mit alten Fachleuten, die nun Stapo und SD des Jahres 39 bis 44 ausmachen. Und nun komme ich abschließend zum SD. Das kann ich nur mit ganz wenigen Worten machen. Der SD war ein Teil der Gesamtheit. In seinen schwierigen Sonderaufgaben war er getragen von der Kraft des ganzen Korps, des ganzen Ordens. Gespeist aus der weltanschaulichen inneren Sicherheit und Bandfestigkeit. Er nahm zu allen Problemen aus der Weltanschauung und aus dem rassischen Blick heraus als deutscher Stellung. Und manche wird sich gewundert haben, warum wir mit dem oder jenem fremden Volk draußen in Russland oder sonst irgendwo auf dem Balkan, warum wir relativ leichtfertig werden. Weil wir alles beurteilen vom Standpunkt des Germanen aus, weil wir aus der Sicherheit unseres eigenen Blutes heraus niemals das darf für uns in Anspruch nehmen, der Gefahr erlegen sind, zu betonen und uns ein Schimpfung zu hängen, wir sind Herrenmenschen, weil wir aus diesem Komplex heraus niemals der Gefahr erlegen sind, den Völkern zu sagen, ihr seid Sklaven, weil wir aber ebenso wenig aus einer falschen europäischen Kabinettskriegseinstellung der Gefahr erlegen sind, mit irgendeinem von denen zu verkämpfen. Er wird anständig behandelt, gerecht, aber hart. Wenn er von uns die Hand bekommt, ist es eine Auszeichnung, wobei wir trotzdem nie sagen, es sei klar. Wenn er etwas tut, fällt das Schwert gnadenlos über ihn. Wenn er anständig ist, wird er im Rahmen seiner Rasse und seines Volkes ausgezeichnet, wobei man selbstverständlich ihm nicht besonders erklärt, dass es eine Belobigung für ein untertäniges oder untergründiges Volk ist. Nun zurück nochmal zum SD. Wir haben in den ganzen Jahren der Machtergreifung in den ganzen Jahren, solange wir in Deutschland zu tun hatten, den Begriff des Agenten nicht gekannt. Wir haben uns von vornherein auf den germanischen Standpunkt gestellt, in diesem Ding für Deutschland etwas zu tun, ist ein Ehrenamt. Er erfordert besondere Charakterwerte, vor allem dem, dass einer nicht ruhmsüchtig ist, sondern dass er im Stillen arbeiten kann und dass ihm das Bewusstsein, seine Pflicht für Deutschland getan zu haben, genügt. Weil er niemals mit seiner Entsagung, niemals mit seiner tapferen Tat oder nur in den seltensten Fällen mit seiner tapferen Tat genannt werden kann. Deswegen müssen die Wertvollsten und die Besten, die müssen da drin sein, für die es sein Ehrenamt ist. In dem Augenblick selbstverständlich, indem ich mit fremden Völkern zu tun habe, im Augenblick muss ich selbstverständlich Agenten nehmen. Denn ich kann natürlich, wenn ich aus einer jüdischen Versammlung etwas herausbringen will, mit einem schleswig-holsteinischen Vertrauensmann dort nicht ankommen. Sondern da muss ich mir schon einen Juden kaufen. Oder wenn ich, sagen wir, auf dem Balkan bei den Serben irgendetwas herausbringen will, dann kann ich dort auch nicht einen großen Hamburger nehmen, den man auf 100 Stunden ansieht. Das ist bestimmt von hier nicht zu Hause. Was will der Fremde hier? Das sind grob schlechtige Beispiele, ich nehme sie aber, um mit wenigen Worten das zu erklären. Soweit nun die Entwicklung von SS und SD. Ich glaubte und ich halte es für richtig, dass ich Ihnen das einmal selbst erklärt habe. Damit Sie selbst nun wissen, wie ist diese SS, mit der Sie so unmittelbare Berührung nun kommen. Dass Sie selbst aber auch nun die Grundlagen kennen, aus denen ich heraus überzeugt bin, dass man allein aus denen heraus einen in sich sicheren, durch wenig Dienstvorschriften oder keine Dienstvorschriften angeleiteten, aus dem ungeschriebenen Gesetz, das tut man und das tut man nicht, heraus lebenden und arbeitenden Nachrichtendienst für das Germanische Reich schaffen. Durch den Führerbefehl vom 12. Februar 1974 soll nun entsprechender Größe des Reiches, entsprechender Größe der heutigen Kriegsaufgaben und entsprechender Größe der kommenden germanisch-europäischen Friedensaufgabe ein einziger großer Nachrichtendienst geschaffen werden. Es ist selbstverständlich, dass jetzt im Krieg jede Umorganisation, wie sie übrigens ja auch vernünftigerweise im Frieden so stattfindet, nicht in einem abrupten und revolutionären Eingriff bestehen kann, sondern in einer natürlichen zusammenwachsenden Vorgang. Der Apparat muss weiterlaufen. Da kann keine Stunde, keinen Tag am Stück. Der Krieg geht Tag für Tag und Stunde für Stunde weiter. Es darf also kein Stoppen geben. Ich weiß, meine Herren, dass Sie Ihren Ehrgeiz da reinsetzen, reibungslos den Apparat weiterlaufen zu lassen und dass aus dem inneren Willen heraus die Vierte ineinander wachsen, zu fördern und niemals zu hemmen. Die Tradition, die wir haben, eine unendlich kurze. Wir werden auf kein Stück dieser Tradition verzichten. Weder auf die Tradition des SD, noch auf die Tradition der Abwehr und auch des kleinen deutschen Nachrichtendienstes im vergangenen Weltkrieg. Insgesamt aber müssen wir uns klar sein, dass wir aufbauen auf den Gedanken der SS, aufbauen auf den Rassegedanken, aufbauen auf der großen Idee des Reiches und der Treue zum Führer, den großen Nachrichtendienst des Reiches erst zu schaffen haben. Wir sind die Ersten. Wir sind die erste Generation. Und nach uns haben viele, viele, viele daran zu schaffen. Einmal eine Tradition da, die einmal eine durch viele einzelne Jahrgänge überkommene Schulung, Erfahrung, eine Sitte, Gewohnheiten und Gebräuche entstanden ist. Und nun darf ich Ihnen zum Schluss die Dinge sagen, die ich von diesem großen Nachrichtendienst, von diesem germanischen Dienst erwartet. Als erstes eine bedingungslose Treue zum Führer. Eine Treue, die nicht wankt, nicht kritisiert, nicht verstandsmäßig das oder jenes abwägt, sondern die aus dem Herzen herauskommt und aus der Dankbarkeit des Herzens. dass wir Deutsche, dass wir Germanen nach einigen Jahrtausenden unglückseliger deutscher Geschichte, die unendlich viel Blut gekostet hat und keine großen Erfolge brachte, weil wir dieses Blut gegeneinander vergossen haben, der Dankbarkeit des Herzens heraus, dass nach diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden das Schicksal uns den Führer Adolf Hitler geschenkt hat. Wir sind seine Offiziere. Und wir können nur eine einzige wirklich große Seele und ein einziges großes Verbrechen begehen. Wenn wir einmal und sei es auch in einer stillen Sekunde, die niemand sieht, in unserer Treue wanken würden zu dem Mann, den das Schicksal uns gegeben hat. Zum anderen erwarte ich einen bedingungslosen Gehorsam. Ich darf hier klar aussprechen, wie ich das meine. Ich erachte es als selbstverständlich, dass jeder, der für ein Gebiet verantwortlich ist, seine Meinung klar und eindeutig darlegt. Die kann genau entgegengesetzter Meinung eines Vorgesetzten sein. Dazu sind Sie verpflichtet. Und das wird, können Sie sicher sein, ruhig angehört und selbstverständlich und ruhig entgegengenommen. Dann wird entschieden. Und dann, meine Herren, kommt die Stunde, wo gehorcht werden muss. Gehorsam besteht nach alter deutscher Soldatentradition ja nicht darin, dass ich Befehle befolge, die ich ohne dies selbst habe tun wollen, sondern Gehorsam setzt dann ein, wenn ich einen Befehl bekomme, den ich entweder nicht gerne erfülle, weil er unangenehm ist, oder den ich so gar nicht verstehe. Trotzdem, meine Herren, dann wird gehorcht. Und zwar kritiklos, ohne Zögern, und er wird mit voller Kraft die Linie wechseln. Kameradschaft. Diese Kameradschaft, die in manchen Fällen in Deutschland zwar sehr viel genannt wird, aber nicht so echt und wahrgenommen wird, wie es bei einem großen Volk immer der Fall sein kann. Das kann ein Staat und Partei und Wehrmacht sein. Nicht so echt gehalten wird, wie es eigentlich notwendig wäre. Kameradschaft, die auch darin besteht, gibt es Ihnen einmal erklärt, dass man den Kameraden etwas sagt, was unangenehm ist. Nicht nur angenehme Dinge, die erzählt man gleich. Sondern dass der Kamerad des Kameraden Erzieher ist. Dass man auch in den Fällen, wenn einer etwas falsch gemacht hat, nicht nur es ihm sagt, sondern dass man auch dann, Sie werden vielleicht erstaunt, wenn ich das sage, wenn einer meinetwegen einmal sich blamiert hat, wenn einer abqualifiziert ist, das hat mit der kameradschaftlichen Wertung nichts zu tun. Dann muss man abschließend fragen. Wenn einer nicht gefragt ist, schlecht gefragt ist und so nett war, das hat mit Kameradschaft, mit der Wertung als Mensch, nur dann, wenn diese Kameradschaft eine so anständig bedingungslos ist, nur dann wird sie das Rohr zusammenhalten. Die Kameradschaft geht unter Ihnen und geht von oben nach unten und von unten nach oben. Ich darf hier zu unserem Persönlichen etwas sagen. Ich werde als Ihr Kommandeur viel von Ihnen verlangen. Ich sage das gleich von vornherein an. Die Forderungen werden harte sein, denn ich weiß, dass es in diesem Krieg und dass es im Frieden notwendig ist. Wenn etwas Hartes verlangt wird, wird es niemals verlangen, um irgendeinen zu schikanieren. Auch wenn Sie es da oder dort nicht verstehen, weil manches für Sie neu sein wird. Dann seien Sie überzeugt, es ist notwendig. Es wird manches, weil man sich an Bequemlichkeit später dann im Frieden wünschen würde, wird Ihnen nicht erfüllt werden können. Ebenso sehr, wie ich aber als Kommandeur von Ihnen alles, was an Kraft in Ihnen steckt, für Deutschland verlange. Ebenso sehr können Sie das hier sein, wie Ihr Kamerad. Sie können sich, genau wie meine SS-Männer und SS-Führer, in jeder persönlichen Angelegenheit, wo ich Ihnen oder Ihrer Familie helfen kann, da können Sie sich an mich wenden. Und glauben Sie, mich erreicht jeder Brief. Gibt es nicht, dass mich ein Brief nicht erreicht. Ich komme zu einem weiteren, was ich mir erwarte. Unbedingte Wahrhaftigkeit. Wir wollen niemals in den Fehler verfallen, romanische Phraseologie zu treiben. Sondern mir ist es lieber und ich erwarte das von meinen Offizieren, dass wenn etwas missglückt ist, dass es gemeldet wird, das ist missglückt. Ich bin so viel verständig und Fachmann in den Dingen, dass ich weiß, dass einmal etwas vorbeigehen kann. Ich weiß, dass in einem Krieg der oder jener Soldat einmal verzagen kann. Ich weiß, dass den oder jenen einmal ein menschlicher Speck ankommen kann, irgendein Untergebener von ihnen, irgendeinen kleinen Einsatztrupp oder etwas. Und dass die Leute einmal weglaufen. Das kann es geben! Dann, meine Herren, wollen wir uns gegenseitig nicht vormachen. Dann wird mitgeteilt und wird gemeldet, diese fünf Mann sind nicht abgesprungen, sondern sie haben gedrückt. Dann wird nicht gemeldet, sie haben sich abgesetzt oder sonst was. Wenn er wegläuft, dann sagen wir, er ist weggelaufen. Hat er das nicht getan und wird gesagt, wird nicht aus falscher Kommandeuranständigkeit, die falsche Kommandeuranständigkeit, gesagt, ich habe ihm den Befehl gegeben, zurückzugehen. Weil es gesagt, der Mann hat den Befehl nicht durchgeführt. Und dann wird untersucht werden, dass einmal eine menschliche Schwäche gewesen ist, ein Einzelfall, den man ohne Schaden für die Truppe so reparieren kann, dass man dem Mann die Möglichkeit zum neuen Einsatz gibt. Oder ist er, je nach Lage der Dinge, an welchem Platz unserer Front oder hinter der Front das geschieht, hinter der Front des Gegners, ohne je nach Zeitumständen, wird er dann abgeurteilt. Wir werden in diesem Krieg manches Urteil sprechen müssen und manchen Mann zum Wohle des deutschen Volkes und der deutschen Wehrmacht erschießen müssen, den wir im Frieden gern das Leben hätten. Hier hat aber nur die eiserne Vernunft und der wirklich letzte soldatische Sinn zu regieren und zu schießen. Mit Sentimentalitäten an der falschen Stelle gewinnt man den Krieg. Und der Krieg ist das Würfelspiel und das Leben einer Rasse, eines Volkes. Den Millionen, die heute liegen, den Hunderten von Millionen, die nach uns kommen sollen, den Gefallenen, den Frauen, den Müttern, den Witwen, denen sind sie das Schuld. Lieber müssen wir die Härte haben, an einer Stelle auf das eigene Blut an die Wand zu stellen, so hart wie uns das ankommen mag. Wir dürfen nie schwach werden, weil Tausenden und Zehntausend anderen das Leben retten. Was das fremde Blut angeht, hier haben wir ebenso hart zu sein. Ich habe im Jahre 1934 am Grabe des Rathenauer Mörders Stolz einen Kranz niedergelegt und habe damals für die ganze Schutzstaffel die für alle Zeiten geltenden Worte gesprochen. Wir geloben, dass wir niemals eigenes und niemals fremdes Blut schonen werden, wenn es das Wohl der Nation verlangt. Glauben Sie mir, das ist einer der schwersten Eide, die man ablegen kann. Und Sie als Offiziere des germanischen Dienstes, des germanischen Nachrichtendienstes, für Sie gilt das in aller Erfüllung. Nun zurück zur Wahrhaftigkeit. Ich wünsche wahre Meldungen. Bei unseren Meldungen, auch wenn sie noch so wahr gemeint sind, wenn wir das absolut als Voraussetzung nehmen, wünsche ich klare, denn die deutsche Sprache lässt ungeheuer klare Definitionen geben. Wünsche ich klare Ausdrücke in einem anständigen Deutsch. Meldungen können kurz sein. Je kürzer sie sind, desto besser sind sie. Es ist meist eine Geistesfaulheit, wenn man eine Meldung von 5-6 Seiten ins Unrein diktiert und dann unterschreibt, als wenn man aus den 6 Seiten dann 2 Seiten macht. In einem tadellosen Deutsch, in einer tadellosen Aufbau, der logisch hintereinander folgt, in dem dann in diesem Schriftsatz klar ausgedrückt ist, was man meint. Es muss also klar ausgesprochen sein, ist das, was wir hier melden. Und jede Meldung, die an die oberste Spitze kommt, verantwortet sich ja selbst. Ist das etwas, was wir bewiesen haben? Oder ist das etwas, was wir uns für verpflichtet fühlen zu melden, weil es interessant sein kann? Wir wissen nicht, ob die oberste Führung sie braucht, diese Meldung, was wir aber nicht beweisen können. Hier müssen wir die äußerste Gewissenhaftigkeit anlegen. Wir müssen in unserem Rahmen, die früher in der deutschen Armee, jetzt im Krieg leider an manchen Stellen verloren gegangene Wahrhaftigkeit der Meldung geradezu zum Heiligen Grundsatz machen. Denn aus der Meldung des Untergebenen baut sich der Entschluss des Vorgesetzten auf. Ist die Meldung falsch, kann dieser Entschluss falsch sein und er kann Tausenden von Kameraden das Leben kosten, dass man uns sparen könnte. Und Sie wissen ja, dass wir als Offiziere verpflichtet sind, für jeden Mann, der uns direkt oder indirekt anvertraut ist, uns zu verantworten. Der Mutter von ihm oder der Frau von ihm. Für jedes Holzkreuz, das durch unsere Nachlässigkeit mehr irgendwo in Europa in die Erde gesteckt wird, haben wir vor uns selbst und vor unserem Volk geraten gestellt. Dabei wollen wir dann in dem Augenblick, wo es um alles geht, in irgendeiner Schlacht. Dann wollen wir in der Verantwortung groß sein. Dann Augenblicke geben, wo man bedingungslos 1000 Mann oder 10.000 opfern muss, damit dann alles gewonnen wird. Im Einzelnen aber, wo ich durch meine Tätigkeit als Soldat in der Wahrheit der Meldung die Voraussetzung für die Führungsgründe fassen kann, Einzelnen kann ich gar nicht verantwortungslos genug sein. Zu dieser Wahrhaftigkeit gehört auch etwas, das Halten von Versprechungen und von Worten. In Nachrichtendiensten ist es sehr oft üblich, wenn man sagt, tja, von einem Agenten gegenüber, da braucht man ja ein Wort zu halten. Meine Herren, das ist der berühmte, bequemere Weg. Der bequemere Weg, der einen im Augenblick ungeheuer leid von einer unangenehmen Sache empfinden. Der bequemere Weg, dass ich sage, ja, aus militärischen Erwägungen aus der Glücklage heraus, kann ich das Versprechen nicht halten. Oder ich kann selbstverständlich einem Agenten von irgendeinem Volk, der mir unangenehm ist, kann ich einen Tag umlegen lassen. Das ist gar nicht schwierig. Meine Herren, das mag in dem oder jenem Einzelfall, den ich mir aber persönlich zur Entscheidung vorbehalte. Und wenn es sich um den direkten Niederabwehr handelt, mag das aus Staatsressort einmal notwendig sein. Dann kann es sein, dass einmal Befehlgebende gut dem haben, das war das versprochen, das versprechen wir alle zu halten. Oder muss man. Das werden aber Fälle sein, die wir im Laufe der vielen Jahre an den 10 Fingern abzählen. Denn alle diese Lösungen sind ganz kleine Lösungen. unanständig, unsauber und dumm. Glauben Sie mir, Anständigkeit und Weisheit, die kommen immer zuletzt auf diese Lösung. Was anständig ist, ist meistens weise. Und wer weise ist, auch wenn er aus dem Herzen heraus gar nicht so furchtbar ritterlich und edel ist, handelt letzten Endes aus Weisheit heraus anständig. Wir wollen aus beiden Gründen das tun. Zunächst aus unserem anständigen inneren Gesetz. Denn wenn wir von dem inneren Gesetz, das den Soldaten beherrschen muss, wenn wir von dem abweichen, verlieren wir ja unsere Kraft. Und dann handeln wir weise. Denn es ist besser, ich habe einen Nachrichtendienst, von dem jeder Agent, sei in Amerika oder sei in Afrika oder sei in Asien, weiß, wenn mir der deutsche Nachrichtendienst verspricht, wenn du das und das bringst oder wenn du so und so viele Jahre dienst, bekommst du von uns das und das Geld oder du bekommst die und die wirtschaftliche Existenz, wir bringen dich da und dort unter, wir schaffen dir die Möglichkeit, dass du irgendwie eine farbige oder schäckige, ein farbiges oder schäckiges Mädchen da heiratest und mit der da dein Geschäft gegründet, dann muss der Mann der ganzen Welt wissen, es gibt nichts, was so sicher ist, wie das Wort des deutschen Nachkommens. Schauen Sie mir auf die Dauer gesehen, wird das uns selbst unter dem farbigen Volk und unter den Untermenschen doch die verlegten Anhänger bringen. Es ist sicherlich manchmal bequem, mit irgendein kleiner Außenstellenmann von uns, der sich vergaloppiert hat, und er sagt, ach Gott, wenn ich jetzt das oben melde, melde ich ja gar nicht mehr. Und der Mann kann ja gar nicht. Der Agent, den ich da angeheuert habe, ist kein Schwein, aber er ist dumm. Der bringt ja gar nicht. Und ich habe dem versprochen, was seit 10.000 Mark. Wenn ich das meinem Vorgesetzten sage, scheiß mich der Putz da an. Folglich! Aber sagen die, ja, man könnte den Mann auch als Schwindler ansehen. Und der Mensch, der glaubt ja immer gerne das, was er sich einredet. Der begrüßte, leichtere und bequemere Weg, der immer der dümmere ist. Und dann sagt er, ach, was den bringe ich einfach um. Wozu die Schererei? Ich will ja meine Vorgesetzten nicht aufregen, sonst gibt es da Ärger. Meine Herren, damit kann so ein kleiner Mann draußen, der hat nun seine Sache prima aus der Welt geschafft. Und für Deutschland hat er in dem ganzen Land vielleicht für Jahrzehnte, vielleicht für Menschenalter den Ruf begründet, vertraut dem Besten nicht mit dem Posten. Das gilt für den ganzen Balkan und das gilt für alle Naturvölker. Es gibt dort etwas, was die Lebensordnung, und das müssen Sie merken, die Lebensordnung aller britischen Völker, hat ein paar Gesetze. Das eine Gesetz heißt Blutrache, da diese Völker noch im Sittenverbänden zusammenhängen. Das andere Gesetz heißt Gastfreundschaft, der Gastfreund ist heilig. Das dritte Gesetz heißt ein bedingungsloses Halten des Ehrenwortes, das zwar schwer gegeben wird, das aber dann gehalten wird. Ich habe diese Tatsachen noch, die mir kürzlich ein guter Kenner des Balkans sagte, die habe ich, wenn ich mir nun die Geschichte des Balkans überlege und die nachprüfe, in allen Jahrhunderten des Balkans, und wenn ich es überlege, in allen Fällen aller Naturvölker bestehen. Ein weiteres Wort, also die Wahrhaftigkeit und das Halten des gegebenen Wortes. Eine weitere Tugend, die ich von meinen Offizieren erwarte, ist wieder Verschwiegenheit. Meine Herren, erziehen Sie Ihre Untergebenen dahingehend. Über die Dinge, die bei uns geschehen, erzählt man nicht. Auch wenn es noch so interessant ist. Auch wenn der oder jener einmal dort bei einem Mädchen oder bei einer Frau kolossale Chancen angegeben. Etwas, was ich erwarte von meinen Nachrichtenoffizieren, dass sie in jedem Gespräch eine solche Sicherheit und eine solche Gewissheit der deutschen Kraft und des deutschen Endsieges ausstrahlen, dass im Volk allmählich das Gerücht entsteht, das kann gar nicht fehlen, denn das habe ich von einem Abwehroffizier gehört, dass diese positiven Meinungen, die müssen von uns ausstrahlen. Das habe ich meinen Herren im Innenministerium, wie ich das Innenministerium übernahm, sage ich, meine Herren, ich wünsche nicht jetzt weiter die Gerüchte zu hören, das heißt, oh, furchtbar, ja, also, die Russen bringen vor, aber da habe ich gehört von dem Ministerrat im Innenministerium. Das ist leider in vielen Fällen ist das das Vorzeichen vieler defizitischer Gerüchte gewesen in den letzten Jahren. Habe ich gehört von einem Herrn im Ministerium, habe ich gehört von einem Offizier in einem hohen Staat. Ich möchte, dass bei uns das total anders ist. Denn dass dieses große Offizierskorps der deutschen Abwehr, des deutschen germanischen Dienstes, dass das ausstrahlt, dass das Gerücht heißt, das hält dort an der Front gar keine Gefahr. Das habe ich gehört von einem Offizier der Abwehr. Das Zweite, das ist diese eine, das erste war diese Anzahl von Eigenschaften und Tugenden. Das Zweite, hier kann ich mit wenigen Worten es wiederholen, dass Sie, meine Herren, genauso überzeugt sind, in Jahren sich mehr und mehr in diese Welt hineinlebende Träger des Rassegedankens sind, dass jede Spur, auch im hintersten Winkel des Herzens, die bedauert, dass es Kampf auf der Welt gibt, aus unseren Herzen verschwindet. Seien Sie versichert, ich traure genau wie Sie um jeden braven, jungen und alten deutschen Soldaten, der fällt. Und trotzdem, es darf keiner von uns denken, denn er denkt gegen die Natur und denkt gegen das Gesetz des Herrgottes. Es darf keiner von uns denken, ach Gott, es ist doch schuldig, dass es Kriege gibt. Es ist doch schuldig, dass es Kampf gibt. Meine Herren, dann hätten wir nicht Mannsbilder werden dürfen und hätten erst recht nicht Offiziere sein. Nur dann, wenn dieses Korps aus überzeugten, innerlich erkennenden Trägern des Rassegedankens und innerlich überzeugten Erkennen des Weltgesetzes vom Kampf und Auslese besteht, nur dann ist es fähig zu wirken. Ebenso dasselbe gilt für den Reichsgedanken, der uns heilig sein muss. Denn für dieses Ideal, für diesen Mythos des Reichs, den hunderttausenden Millionen vor uns gestorben. Für diesen Mythos des Freies, der das Gefäß unseres Blutes und unserer Rassen, für den haben wir zu leben und willig zu sterben, wenn es irgendwann verlangt. Und über allem hat für unsere Generation zu drohen, über allem und alles hat sich überstrahlen bei Ihnen allen die Treue und ihre Absicherung. Für alle Deutschen in aller Zukunft die Treue zum Führer des Reiches. Für uns in einmaliger Größe die Treue zu aller Sicherheit. Ich möchte hier ein Problem auch ganz offen aus. Nachrichtendienste von Armeen, die werden sehr oft, oder werden im Allgemeinen, kommen, ich will mal so es ausdrücken, kommen im Allgemeinen in die Gefahr, die Dinge von einer Zweckbedingtheit her aufzuziehen. Man sagt, hier habe ich einen Mann, der hat Verbindungen nach dort oder dort. Oder hier habe ich einen Mann, der Verbindungen in die oder jene Gruppe. Folglich, weil er Verbindungen hat, hole ich ihn herein. Ziehe ihn Uniform an und weil er nun den Eid geleistet hat, ist er der geeignete Mann. Ich setze voraus, dass auch dieser Mann absolut willens ist, seinen Eid zu leisten und zu halten, den geleisteten Eid zu halten. Trotzdem ist dieses Vorgehen falsch. Der Mann, der Verbindungen hat und ein ehrenhafter Mann ist, der soll Vertrauensmann von uns sein. Ehrenvoller Vertrauensmann. Er darf aber nicht in den Apparat selbst hereinkommen. Und wenn wir ihm 10 Uniformen anziehen, denn wir können ihm ja nicht vermitteln, dass er die Dinge in der Welt draußen mit seinen Augen aus dem Aspekt seiner Weltanschauung oder seiner politischen Meinung oder seines Blutes heraus. Nehme ich irgendwo einen auch nur mit einer 40-Jüdin verheiratet Mann, dann werde ich in dem nicht den richtigen Mann unserer Organisation haben. Denn er hätte die Frau ja wahrscheinlich nicht geheiratet. In den meisten Fällen würde sie geheiratet haben oder sich mit ihr, sagen wir, als Freundin verbunden haben. Weil sie Frau liebt, weil sie sexuell liebt, weil sie körperlich liebt, weil sie vielleicht geistig liebt. Und er wird deswegen jede Kränkung, die der Familie und den Vorfahren dieser Frau widerfährt, die wird er letzten Endes als eine unberechtigte Kränkung dieser Frau und dann seiner selbst. Können von dem nicht verlangen und wenn sie ihm 10 Uniformen anziehen. Und wenn er 10-mal den Eid geleistet hat und will sich ihn zu halten, dass er die Dinge, die er zu beurteilen hat, aus dem deutschen, aus dem germanischen Gesicht heraus beurteilt. Er beurteilt irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme zur dritten Forderung. Wir müssen es so einrichten. Wir müssen es so zur Gewohnheit machen, dass noch mehr wie es bisher der Fall war, der Vertrauensmann des Erstehens, der Vertrauensmann der Abwehr, in Zukunft der Vertrauensmann des deutschen Nachrichtendienstes, eine Ehrenstellung darf. Dass nur Ehrenmänner dafür genommen werden. Dass das ein Ehrenmann ist, der als Soldat verschwiegen in den Fleisch des Bürgers vielleicht niemals nach außen hervortreten, seine Stimmen geben. Und es muss ein geheimnisvolles und ehrenvolles Aufgabe sein. Ein geheimnisvolles, sagen Sie ruhig, vom Geheimnis und vom Geraune umsponnene Verpflichtung, wenn es heißt, so am Biertisch oder unter den Freunden, glaube, wer ist Vertrauensmann von der Abwehr oder vom Nachrichtendienst. Das muss so ehrenvoll in Deutschland sein, wie es ehrenvoll in England ist. Als Minister oder als General für den Service zu dienen. Deswegen haben wir ja das Wort Dienst genommen, Sicherheitsdienst. Weil alle Zeit in Deutschland noch ehrenvoll war, im Staat und im Reich. Ich komme zum vierten, was ich von Ihnen verlange. Führen Sie, denn Sie haben zu führen, Sie haben Menschen zu führen. Führen Sie menschlich. Das hängt damit zusammen, ich sage Ihnen, es gibt keine Dienstvorschriften. spüren sie die Herzen der Menschen. Wenn sie mit einem zu tun haben, der vor allem im Einsamen und draußen ist, meine Herren, dann muss der die Möglichkeit haben, einmal zu irgendeinem zu kommen und einmal sein Herz aufzulehren. Und dann darf es nicht so sein, das heißt, es ist ihm nur sein Großteil vorbei. Sondern geht mir die weiter. Für sie ist ihre Untergehen. Dann geht er weiter und dann setzt er sich abends mit ihm zusammen. Bis er in Stunden sich ausgesprochen hat und erleichtert dann wirklich. Bis er seine Zweifel angebracht hat, bis er seinen privaten Kummer angebracht hat und bis er dann zur Überzeugung gekommen ist, was ich ja für Deutsch, bei einem deutschen Menschen oder germanischen Menschen selbstverständlich ist, er sagt, das ist doch mein Volk hier mit meinen Vorgesetzten. Die haben ein Herz für mich. Den sehen Sie in der letzten Entscheidung, ob einer dann alles daran setzt, wenn er draußen als geheimer Mann irgendwo ist. Das entscheidet nur das Herz. Nicht der Verstand und nicht der Vertrag, sondern nur das Herz. Wenn dieses Herz bestimmt und gewonnen ist, wenn das dann bestimmt, jawohl, das tust du. Die sind alle so anständig zu dir. Dann wird er das tun. Das gilt für den germanischen Menschen, es gilt aber auch für viele kleine. In unserem Dienste sind die Menschen anderer Rassen, für viele kleine Untermenschen. Die dann mit einer Hundetreue an dem Herrn hängen werden, weil er anständig zu ihm war. Und da kann der Einzelne sehr viel verderben. Sehr, sehr viel. Wenn er vermittelt ist, sagt, was haben Sie noch zu melden? Also, Sir. Haben Sie noch etwas? Nein. Danke, Sie können Ihr Geld rauskommen. Meine Herren, büromäßig prima. Kasernenstil ausgezeichnet. Aber ich muss sagen, wenn ich das einmal hören würde, solche, und ich weiß, die wird es bei uns nicht geben, solche Offiziere könnte ich nicht lassen. Gilt heute schon auf Front, nur der Kompaniechef und nur der Divisionskommandeur, der das Herz seines letzten Mannes ist. Und mit dem der Mann sich aussprechen kann über seinen Kummer oder über seine Not und seine Angst, sagen wir es ruhig. Nur der mit dem gehen bis in den Tod und in die scheußlichen Situationen mit dem gehen sie. Das ist ja der Mann, der anständig. Wenn wir sein Herz haben und wenn es in einem Dienst des Deutschen Reiches darauf ankommt, das Herz zu führen, dann ist es in dem stillen, vor der Öffentlichkeit verborgenen, ohne öffentlichen Ruhm arbeiten Dienst des Deutschen Landes. Etwas Weiteres. Ich verlange eine ungeheure Härte gegen uns selbst. Es wird immer menschliche Unzulänglichkeiten geben. Und da gibt es dann immer zweierlei Ansichten, wie das zu behandeln ist. Die eine Ansicht, dann sagt, das müssen wir vertuschen. Denn sonst leidet unser Ansehen darunter. Und das können wir unserer Institution nicht antun. Und deswegen muss das, na dann machen wir eine Meldung und wir sprechen den Mann frei. Und sehen Sie, solche Dinge kenne ich. Kenne Sie aus der SS und kenne Sie aus der Polizei. Und wenn ich so ein Urteil von meinen Gerichten bekomme und ich sehe, aha, der Herr Offizier hat 3 Monate Festung gekriegt, dann sage ich, typisches Offiziersurteil. Typisch. Es gab einmal eine Zeit, im Jahre 1807. Und daraus entstand die größte der preußischen Armee, weil sie gnadenlos gegen sich selbst gerichtet hat. Und heute, das ist in jeder Institution die Gefahr, ich erzähle Ihnen aus meiner. Das heißt, der den Mann, der wird bestraft. Und dann, sagen wir, der Mann wird bestraft, es war eine große Sauferei, ist rumgeschossen worden, ein Untergrafer war dabei, der wird also mal gleich 2-3 Jahre. Und der Herr Bataillonskommandeur, der die Sauferei veranstaltet hat, der hat auch rumgeschossen, vielleicht ist er mit niemand getroffen oder sonst etwas gemacht, 3 Monate fest. Meine Herren, das machen wir nicht. Sondern wir wollen in unseren eigenen Reihen Sauberkeit haben. Und das hat nichts mit Kameradschaft zu tun. Sondern wir haben auf die Verfassung und auf den Geist unseres Korps zu sehen. Nur dann wird es nämlich etwas leisten. Und wenn er nicht taugt bei aller Kameradschaft, dann wird er herausgesetzt. Und wenn ein Offizier etwas begeht, dann wird er bestraft, mehr wie der Mann. Begeht ihm so etwas, dann haben die doppelte Strafe zu erwarten im nüchternen Zustand. Wir sind keine Juristen, die genau wissen, also jetzt bin ich da Volltrunkenheit und die mildernden Umstände angesoffen. Das kann man im Frieden vielleicht machen in der liberalen Zeit, bei mir nicht. Wenn ein Alkohol nicht verträgt, soll er die Finger von weglassen, der langt ja auch in keine Maschine herein, weil sie nicht bedient kann. Für einen Nachrichtendienst und für Nachrichtenoffiziere ist die Beherrschung von sich selbst von ausschlaggebender Bedeutung. Ich erwarte, dass der Nachrichtenoffizier, wenn es sein muss, Alkohol verträgt bis zum Äußersten. Ich erwarte aber, dass er niemals, aber gar niemals in einen Zustand kommt, wo er vielleicht nicht mehr wüsste, was ich bin. Sei es in Deutschland oder außerhalb Deutschlands, sei es im Kameradenkreis oder außerhalb des Kameradenkreises. Leute, die süchtig sind, die von den Zigaretten geraucht werden, weil sie eben so nervös sind und so aufgeregt, die kann ich nicht brauchen. Die sollen irgendwie sonst ein braves Handwerk irgendwo ergreifen, das sage ich gar nichts dagegen. In diesem Apparat und in dieser Organisation brauche ich Menschen, die andere beherrschen, vor allem aber die selbst beherrschen können. Denn sonst ist jeder, der dieser Organisation angehört, die größte Gefahrenquelle. Weil hier den süchtigen Mann, der auf Alkohol, auf Weiber oder wenn er selbst in Nikotin, weil er braucht Zigaretten, dann verschaffen, sagt er, aber bitte, Sie können so Zigaretten verschaffen. Und dann verschafft ihn wieder englische Zigaretten. Oder wieder amerikanische. Und einem Mann, der ihm doch dauernd die lieben Zigaretten verschafft, dem kann man doch, wenn er sich mit einem unterhalten kann, doch nicht grob über den Mund fahren. Und dann, eines Tages, Sie können ja, der Betreffende kann ihn ja nicht herauswerfen, denn er muss doch am Tag seine 50, 60 Zigaretten haben. Denn er braucht sie, wenn er sich ärgert und wenn er sich freut und wenn er einen Brief schreiben muss oder wenn er keinen schreiben muss und wenn er aufgestanden ist und wenn er zwischen dem Essen und nach dem Essen. Das ist doch so, so ein großes Mannsbild und so eine kleine Zigarette. Ich habe gar nichts gegen Rauchen, Rauchen selbst, gegen selbst Alkohol. Ich bin bloß dafür, dass wir die Dinge beherrschen und nicht, dass wir die Dinge von uns beherrschen. In allen anderen Sparten Deutschlands kann das mehr oder minder gleichgültig sein. Obwohl ich auch hier auf Instand entstehe, dass wir ja nicht berechtigt sind, unsere Gesundheit so kaputt zu machen, dass wir dann mit 40 oder 50 Jahren mit einer schweren Herzleiden, leider nicht der KV, ob ich mein Privatvergnügen nicht kaputt mache, das geht in Deutschland gar nicht dran. Habe ich andere Auffassung. So die Auffassung, dass wir uns so gesund zu halten haben, dass wir als Soldaten unser Leben tun können. In anderen Weigen des soldatischen Berufes mag das mehr oder minder nicht so ausschlaggebend sein. Bei uns ist es ausschlaggebend. Weil jeder von uns ein zu ausgeprägter Träger von Staatsgeheimnissen. Und deswegen zu sehr interessant ist für jeden Gegner. Und wenn einer eine Schwäche eben hat, kann er zu leicht angebohrt werden. Und bis dann so ein braver, dummer, harmloser Deutscher das merkt, ist dann die Quelle wunderbar angebohrt und fließt. Das ist doch so ein netter Mann. Und dann kommen die größten Tragödien. Und dann kommen anständige Menschen durch eigene Schuld und doch nicht durch eigene Schuld und doch wieder aus eigener Verantwortung in das größte Unglück herein, in den Zusammenbruch des Lebens, in die Katastrophe der Existenz. Dieser Nachrichtendienst, und das ist das Sechste, was ich verlange, der hat nur dem Führer und nur dem Reiche dienen, sonst niemand zu gehören. Wir sind niemals befugt, irgendwie eigene Politik zu machen. Wir sind gehorsames Instrument. Augen und Hand des Reiches und seines Führers. Wir kennen und dürfen niemals kennen irgendein von den Interessen. Sei es wirtschaftlicher oder sonst gar. Jeder in unserem Reich, der glaubt, diese Bedingungen nicht erfüllen zu können, der nicht bedingungslos und bedingt gehört, dem Führer und dem Reich, der reiche lieber seine Suchung versetzen ein. Ich habe dazu Respekt und er ist jederzeit genehmigt. Ist er aber in unserem Reihen, dann gilt unser Gesetz, das Führer- und Reichsgesetz, für ihn, solange er bei uns im Dienst ist und für sein Wissen, seine Geheimnisse, solange er lebt. Und als letztes, als dienstes Grundgesetz des deutschen Nachrichtendienstes verlange ich die Standhaftigkeit. Es ist niemand so sehr der psychischen Belastung ausgesetzt wie der Mann, der Offizier des Nachrichtendienstes. Denn es ist ja meistens so, es kommen ja viel mehr schlechte Nachrichten zu uns wie gute. Ebenso wie zu mir als Chef der deutschen Polizei oder an meinen Freund Kalsbrunner als Chef der Sicherheitspolizei. Ja, nicht die Leute kommen und sagen, Herr Obergruppenführer, wir haben eine angenehme Nachricht, das geht dort wunderbar, alles die Versorgung, das klappt und das alles. Da kommt ja niemand. Sondern es kommen ja nur die Dinge, die negativ sind. Also in dem Ort so und so, da stinkt das und da ist das übel und dann große Ansammlung von Gegnern und Bombenschäden oder im militärischen Nachrichtendienst, da kommt also in der Türkei ist das oder in Asien ist jenes und so weiter. Und nun rasselt das dann auf den Einzelnen herein. Tag für Tag kriegt er diesen Zügel ja auch über seinen Kopf. Tag für Tag riecht er also diesen angenehmen Geruch. Schlechter Nachricht. Und nun gehört wirklich Menschenführung, innere Standfestigkeit, Torgeist, Kameradschaft, alles das, was ich Ihnen sagte, und eine zeitlos über die Jahrhunderte gehende Weltanschauung, aus der Vergangenheit, von den Ahnen kommend und zu den fernsten Enkeln hinübergehen, gehört dazu, um hier standfest zu bleiben. Das, was ich verlangen muss, dass einer sich nicht überrumpeln lässt in irgendeiner schwachen oder kranken Stunde und dann mir Pessimist wird. Schlechte Nachrichten, meine Herren, hat zu allen Zeiten gegeben. Und wir mögen einmal nicht so tun, als ob wir im Jahr 1943, 44, 45, als ob wir ganz besonders große Kümmerchen und Wehwehchen hätten. Das deutsche Volk hat ganz andere Dinge ausgehalten und es mussten ganz andere Entschlüsse gefasst werden, die vielleicht heute sie gefasst werden müssen. Es muss einen klaren Blick und ein starkes Herz sich bewahren. Muss sich vor allem klar etwas vor Augen halten. Die drei Viertel gute Nachrichten, die auf diesen Sektor treffen, die kriegst du ja nicht. Du kriegst ja nur das eine Viertel schlechter Nachrichten. Und selbst wenn die alle stimmen würden, sie stimmen nicht alle, das wissen wir fast heute ganz am allergenauesten, weil wir ja selbst noch zur Desorientierung den Gegner andere Nachrichten auch herausgeben, die bestimmt nicht stimmen. Auch selbst wenn alle stimmen würden, ist es lediglich deine Pflicht, mein Soldat und mein Offizier, dass du das sachlich, ohne etwas abzuziehen, aber auch ohne nach deiner vielleicht schlechten Stimmung des Augenblicks etwas dazu zu tun, dass du das weitermeldest. Was damit geschieht, ist nicht deine Verantwortung. Das kommt hier heraus. Und ich habe mich im Leben noch nie gescheut, etwas Unangenehmes dem Führer, dem ich verantwortlich bin, zu melden oder ihm vorzutragen. Da können Sie ganz beruhigt sein. Wenn Sie aber nun, meine Herren, als Kommandeure merken, dass entweder einer von Ihnen selbst oder einer Ihrer Untergebenen krank ist, schlechte Nerven hat, Magenleiden oder Herzleiden, also Leiden hat, die nun einmal die Stimmung des Menschen und die Tragfähigkeit seiner Nerven beeinflussen, dann soll er das melden oder er soll von seinem Untergebenen das melden, dann muss dafür gesorgt werden, dass er in Erholung, in Urlaub kommt, in Kur kommt. Ist das reparierbar, dann muss das repariert werden, das sind wir dem Mann schuldig, weil er anständig gedient hat für Deutschland. Und das sind wir Deutschland schuldig, weil wir jeden brauchen können. Ist es nicht herstellbar, muss aus unserem Dienst ausscheiden. In diesem Dienst können nur Nervenbullen sein, Philosophen, die sich durch nichts umwerfen lassen, die wirklich standfest sind und die auch die schlechtesten Episoden als Episode werten. Und die sich darüber klar sind, dass in einem Monat die Dinge meistens schon sehr stark vergangen sind. Und die so viel Philosophie haben, auch einmal zurückzudenken, was haben sie alles nun an Nachrichten in den Weg durch ihre Diener gleichen lassen. Was am Anfang aschgrau und schwarz aussah, worüber sie heute lächeln, war ja gar nicht so. Es ist alles wichtig genug, dass wir es melden. Aber es ist, meine Herren, nicht ihre Aufgabe, es ist auch nie so wichtig, dass sie es tragen. Wir wollen unsere Pflicht entsetzlich ernst und heilig auffassen. Es kann die kleinste Kleinigkeit, die auch uns unscheinbar erscheint, die kann wichtig sein. Deswegen muss die Wahrheit getreu gemeldet werden. Aber es ist kaum eine Angelegenheit so groß, dass irgendeiner an irgendeiner Stelle sie tragisch nehmen muss, die Hände ringen und vom Zusammenbruch oder was weiß ich, von sonst einer Katastrophe denkt oder fürchtet oder da ausspricht. Sondern das hat zu melden, hat sich seine Gedanken ruhig und überlegt darüber zu machen, glaubt er, einen guten Vorschlag machen zu können, hat es ihm weiterzugeben und hat das Vertrauen, dass er in die Führung, in den Führer, der bisher alles richtig gemacht hat und der dieses germanisch-europäische Reich begründet wird, das hat er gerade in dem Augenblick am Herzen. Und nun komme ich damit zu meinen letzten Sätzen, die ich in dieser Rede zu Ihnen sprechen möchte. Wir stehen nun am Anfang unserer gemeinsamen Arbeit. Ich freue mich, dass ich Ihr Kommandeur bin. Ich komme Ihnen mit vollem Vertrauen entgegen. Und ich weiß, Sie, meine Offiziere, werden mich nicht enttäuschen und wir insgesamt als deutscher Nachrichtendienst werden den Führer nie enttäuschen. Und wenn es einmal für uns alle schwer sein sollte, und das werden solche Monate kommen, wir werden durch Engpässe, durch Krisen, durch schwere Belastungen in den nächsten Monaten hindurchgehen müssen. Das ist meine Überzeugung. Ebenso wie es mein Wissen ist, dass der Sieg dieses Krieges unausweichlich für uns ist. Das ist lediglich eine Frage der Nerven. Und das deutsche Volk in seiner Gesamtheit hat die Nerven. Der kleine Mann, der Mann, der die Faust und die geballte Energie hat, mit der man Revolution machen könnte, im Jahre 1918 sie gemacht hat, der ist so treu und anständig, das ist die Kraft von uns. Und die oberste Führung, der Führer, der hat die Nerven, da können sie so versichert sein. Also gibt es überhaupt nichts, was uns in unserer jetzigen Situation, in diesem oder im nächsten oder im übernächsten Jahr, ich weiß nicht, wie lange das dauert, irgendwie den Sieg nur streitig machen könnte. Eine Frage unseres Anstandes, unserer Treue und unserer Nerven. Und wenn es aber da oder dort dem einen oder anderen schwerfällt, dann soll er, wie ich vorher schon sagte, in die Vergangenheit denken. Und dann soll er etwas, er soll weit hinaus in die Zukunft denken. In 10 oder 20 oder in 100 Jahren, wo die heutige deutsche Grenze, wo der letzte Deutsche wohnt, im Osten und im Südosten, wo die weit zurückgeblieben ist, weil wir in unserer Generation sofort, wenn der Waffenstillstand da ist, das Bauen, das Ziel und Beginnen, unsere Dörfer und Städte im Innern neu aufbauen, die Bauernsöhne holen und nun die Grenze deutschen Volkssturms in den nächsten 20 Jahren um 500 Kilometer nach dem Osten schieben. Das rein rassisch-germanisch-deutsche Gebiet, die Grenzmarken dort entstehen. Und dann darüber hinaus unsere Wehrgrenze mit den von uns geführten und in ihrer Wehrkraft vor allem im Südosten nach dem Prinzip der alten österreichischen Wehrgrenze ausgenutzten und organisierten Wehrkräften fremder Völker unsere Wehrgrenze weit darüber hinaus schieben und sie in einem niemals ruhenden Kampf, der uns frisch, tatkräftig und jung erhalten wird, immer weiter hinausschieben, in Weiten, die heute selbst für Optimisten noch nicht ganz denkbar sind, von denen ich aber überzeugt bin, dass wir sie erreichen werden. Wenn Sie in diese ferne Zukunft denken und dann sich zurückversetzen in dieses Jahr 74 oder 45, dann, meine Herren, glaube ich, werden Sie sich oft darüber klar sein, wenn Sie in Ihrer Seele und Ihrem Geist ein Jahrtausend umspannen, dass diese Jahre, so schwer sie sein mögen, Episode in ihrem großen Zeitgeschehen und in der großen Geschichte eines großen Volkes sind. Dass es dann nur auf eines ankommt, dass man seine Pflicht in diesen Jahren tut. Dass man keinen Moment sie verlässt. Und dass wir nur einen Ehrgeiz, nur ein Streben haben können, dass wir dann, wenn wir tot sind, in der oder wenn wir sterben, in unserer letzten Stunde sagen können, dass nach uns unsere Kinder das sagen können. Die waren es damals sehr, dass sie unter Adolf Hitler dienten und lebten, die waren es wert, seine Offiziere gewesen zu sein. Und nun, meine Herren, entlasse ich Sie in Ihre Standorte und nun geht es an die Arbeit. Meine Gott.